So, einen wunderschönen guten Abend. Es ist keine Seltenheit bei mir, dass ich irgendwo 2 Stunden am Stück spreche, aber dass ich ausdrücklich dazu aufgefordert werde, das ist schon was Spezielles und das schätze ich überaus. Danke. Aber sollte der Heilige Geist mich so führen, dass ich nach einer Stunde 55 Minuten zu Ende bin, bitte legt das nicht als Rebellion oder mangelnden Respekt vor der Leitung aus. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Sicherlich auch eine ganze Reihe von Gästen. Und das ist gut. Aber ich empfinde, dass Gott etwas hineinsprechen möchte in die Situation dieser Gemeinde hier. Und alle Gäste dürfen auch mithören und mitbeten und kämpfen und flehen und etwas für sich dann mitnehmen. Aber es geht dem Herrn um diese Gemeinde. Der Herr hat einen Plan. Und er wirbt und er sucht Kooperation, Willigkeit und Hingabe, um seinen Plan durchzuführen. Und das ist ein Schrei in Gottes Herzen. Er sucht Kooperation. Das habe ich so stark empfunden, als ich den Brief der Interimsleitung an die Gemeinde gelesen habe. Gott hat diese Gemeinde noch nicht aufgegeben. Er ringt und er wirbt, aber sein großer Wunsch ist, bitte, bitte, bitte, es wird nur funktionieren, wenn ich endlich einmal Gott sein darf in diesem Haus. Vor über 10 Jahren fühlte ich mich veranlasst, ein Buch zu schreiben und das hieß, gebt mir meine Gemeinde zurück. Und ich glaube, dass der Heilige Geist da ein Stückchen die heilige Eifersucht Gottes ausdrücken wollte. Zugegeben, es ging dort um das Problem des Machtmissbrauches. Und wahrscheinlich jetzt sind wir auf der anderen Seite angelangt. Jetzt wollen wir keine Leiter haben. Wir sind alle Leiter, wir wissen es alle. Wir haben alle eine Meinung und wir können alle was beitragen. Und alles ist relativ und du hast recht und ich habe recht und wir haben alle recht. Und es ist alles irgendwie gut. Beides ist vom Übel und beides ist nicht der Weg Gottes. Und ich hoffe, dass da auch am Rande zu dieser Thematik ein bisschen Licht kommt für diese paar Abende oder paar Sessions, die wir zusammen sind. Aber wie ihr schon gehört habt, es geht um Jüngerschaft, weil das ist der Beginn von neutestamentlicher Gemeinde. Und lasst es mich einmal so sagen, ich bin nicht gekommen, um dieser Gemeinde zu sagen, was sie zu tun hat. Ich werde versuchen, so gut ich das kann, die ersten Anfänge von neutestamentlicher Gemeinde zu lehren. Und dann sind alle in der Pflicht, zu Hause zu schauen, ob das wirklich in der Bibel ist. Und dann zu überlegen, was tun wir mit dem heiligen Wort Gottes? Wollen wir uns beugen, wollen wir gehorchen oder wollen wir es zerdiskutieren? Aber wenn wir das Wort hören, sind wir verantwortlich, weil Gott redet durch das Wort. Und er sagt, gebt mir diese Gemeinde zurück. Das ist ein ganz ernstes Wort aus dem Herzen Gottes, dass die Sehnsucht, der Schrei Gottes, endlich einmal muss doch sein Volk anerkennen, niemand ist so weise. Niemand hat je einen besseren Plan erfunden als er selber. Es gibt kein besseres Modell und keine bessere Vorlage für Gemeinde als die, die Gott in seinem Wort uns gegeben hat. Und er ruft uns zum Hören und zum Gehorchen und zum Folgen und Mitgehen und dass wir unseren Platz finden in seinem Plan. Gott sucht keine Ratgeber. Gott sucht keine Menschen, die mit dem neuesten Plan aus Amerika oder aus Australien oder von irgendwo kommen und sagen, Gott, jetzt wissen wir, wie es funktioniert. Wir werden es jetzt so machen wie die da. Und dann sind wir voller Enthusiasmus für ein paar Jahre in einem Modell und in einer Welle. Und dann irgendwann bröckelt es und wir merken, es funktioniert nicht. Und man kann das einfach nicht nachmachen, man kann das nicht übernehmen. Und dann, kurz bevor wir richtig enttäuscht und frustriert sind, winkt am Horizont das nächste Modell. Und wir sagen, das ist es. Und jetzt haben wir es. Und das ist, was jetzt uns den Segen Gottes bringen wird. Ihr Lieben, wann wollen wir einmal realisieren? Gott hat uns nicht nur eine Botschaft gegeben. Das Evangelium der Errettung. Gott hat uns auch das Evangelium vom Königreich gegeben, von der Königsherrschaft Christi. Und das beinhaltet, wie Gott sich vorstellt, wie wir hier auf der Erde, solange er noch nicht wiedergekommen ist, untereinander klarkommen und welche Art von Ordnung wir gemäß seiner Weisheit aufrichten sollen. Seit über 12 Jahren reise ich im Land umher und ich sehe Krisen, Erschütterungen, Zusammenstürze, Auflösungen, Probleme aller Art in den Gemeinden. Nicht in einer Gemeinde, nicht in zwei Gemeinden, nicht in 10 Gemeinden, Land auf, Land ab. Und ich glaube, das hat damit etwas zu tun, dass wir in eine Zeit hineingekommen sind. Wir werden da nicht hineinkommen. Wir sind schon in dieser Zeit, wo alles, was man erschüttern kann, auch erschüttert wird. Und das ist gut so. Das Ziel der Erschütterung, die Gott prophetisch angekündigt hat, die nachher den ganzen Planeten erfassen wird, aber es beginnt im Hause Gottes. Das Ziel der Erschütterung ist, damit das Unerschütterliche offenbar wird. Das ist das Ziel. Dass wir sehen, ja, das war eine gute Idee, das war ein schöner Plan, das war ein schönes Strickmuster, aber es funktioniert nicht. Der Segen des Herrn, auf den wir so gewartet haben, ist nicht da drauf. Und die Absicht Gottes ist, dass wir doch endlich einmal zu dem Punkt kommen und nicht nur sagen, oh, jetzt haben wir eine Krise, jetzt müssen wir sehen, wie wir da durchkommen, sondern dass wir sagen, was will Gott in dieser Krise uns sagen? Wie kann diese Krise uns nützen? Was ist das Reden des Geistes hier und heute in dieser Situation? Ich sehe so viele Leute beschäftigt damit, notdürftig Krisen zu flicken. Oder zu managen oder irgendwie menschliche Lösungen zu erfinden. Statt zu sagen, Herr, was willst du uns damit sagen? Wie sollen wir uns darauf einstellen? Wie sollen wir da jetzt kooperieren? Was haben wir nicht bedacht? Was haben wir in unserem wunderbaren Eifer übersehen? Eifer ohne Erkenntnis. Schadet. Es reicht nicht aus, dass wir eifrig sind. Oh, lass uns Gemeinde bauen, komm, wir wollen die Stadt erreichen. Wunderbar. Bevor wir uns das Ziel setzen, die Stadt zu erreichen, wollen wir nicht uns das Ziel setzen, das Herz Gottes zu erreichen. Das Herz Gottes zu erreichen. Der Herr sagt, wenn er nicht das Haus baut, dann bauen die Arbeiter alle umsonst. Die sind zwar sehr eifrig, sehr beschäftigt, sehr engagiert, vollen Terminkalender, stöhnen alle, haben alle viel zu tun. Aber der Herr sagt, ich bin nicht da drin. Und ich werde auch nicht in eure Pläne gehen. Ich weigere mich, in eure Pläne einzusteigen. Ich warte darauf, dass ihr endlich loslasst. Und dass er aufschaut und sagt, Herr, was willst du denn eigentlich? Was ist denn dein Plan? Mit großer Leichtfüßigkeit kommen wir daher und sagen, jawohl, wir haben das Evangelium, aber wie die Form der Gemeinde aussehen soll, das ist in jeder Zeit, in jeder Kultur, in jeder neuen Phase, in jedem Jahrhundert, das ist immer wieder neu von uns zu entdecken. Gott hat sich Gedanken gemacht und es gibt einige Eckpfeiler, die neutestamentliche Gemeinde beschreiben und ausmachen. Und diese Eckpfeiler sind nicht beliebig. Die sind nicht austauschbar, da können wir nicht irgendwas anderes dahin tun, sondern Gott hat ein Grundmuster, in dem es dann viel Raum gibt für Variationen, ganz sicherlich. Eine Studentengemeinde wird anders aussehen als eine Gemeinde im Emmental, wo alles nur Bauern sind. Die wird sicherlich in manchen Dingen anders aussehen. Aber es gibt Grundbestandteile, es gibt ein Grundmuster. Und es gibt vor allen Dingen nach dem Neuen Testament eine Grundmentalität. Und bevor wir so lange uns nach Formen und wer füllt die Formen aus und wo kriegen wir den richtigen Mann und die richtige Frau für diesen und jenen Job her, lasst uns begreifen, wenn die richtige Herzenshaltung nicht da ist, können wir Strukturen basteln. Sogar versuchen, neutestamentliche Strukturen nachzumachen. Aber es ist doch nichts Echtes und es ist nichts Tragendes und es ist nichts, was Gott gefällt und wo er sagt, da komme ich gerne. So, bevor wir ein bisschen hineingehen in diese Idee und dieses Konzept oder diesen Lebensstil von Jüngerschaft, lass mich ein bisschen etwas Allgemeines sagen zu Gemeinde. Und zu meiner Entschuldigung möchte ich vorweg schicken, ich war nie auf einem theologischen Seminar. Ich habe keine Bibelschule besuchen können, nicht, dass das verkehrt ist, aber es war mir nicht vergönnt. So erwartet keine wohlgeschliffenen, durchdachten, vorformulierten Vorträge. Aber als ich 1974 die Hand Gottes gesehen habe und er mich aus dem Schlamm und aus dem Tod und aus der Finsternis und aus dem Wahnsinn geholt hat, hat er sich mir offenbart als mein Gott, als mein Zuhause. Und in einer Nacht vom 23. zum 24. November bin ich nach Hause gekommen. Ich hatte keinerlei geistliche Vorstellung, ich wusste nicht, was die Bibel sagt, ich habe nichts verstanden, aber ich wusste eins, jetzt bin ich da, wo ich sein soll. Jetzt bin ich da, wo ich anfange zu leben und ich weiß, wofür ich lebe. Gott ist mein Leben, Jesus ist mein Herr. Und dieser Jesus hat einige Wochen nach meiner dramatischen Bekehrung sehr, sehr deutlich zu mir gesprochen und hat zu mir gesagt, die Bibel ist mein Buch. Das hat Jesus Christus zu mir gesagt. Die Bibel ist mein Buch. Das hatte zu tun mit meiner arroganten Herzenshaltung, weil ich sehr übernatürliche Erfahrungen mit dem Herrn gemacht hatte und dann die Nase gerümpft habe über Christen, die aufmerksam irgendwie die Bibel studiert haben und dachte, die Armen hängen sich an ein Verslein und ich habe diesen mächtigen, kettenzerreißenden, dämonenterrorisierenden Sohn Gottes erlebt. Halleluja. Und da habe ich tatsächlich nach wenigen Wochen Christen verachtet mit ihrer Bibel. Und in dem Kontext kam das Reden des Herrn. Dieses Buch ist mein Buch. Und wenn du nicht anfängst, deine Nase in dieses Buch zu stecken, werde ich nicht mehr mit dir reden. Mann, war ich motiviert. Und deswegen, was immer in diesem Buch steht, ob das die Theologen bestätigen, ob das der Zeitgeist applaudiert, ob das die Masse der Christen auch so sehen, interessiert mich nicht die Bohne. Damit das schon mal gleich klar ist. Ich bin hier nicht gekommen, um irgendjemand am Bauch zu pinseln. Irgendjemand zu schmeicheln oder, wie die Spanier sagen würden, Blumen schmeißen. Sondern ich bin einzig und allein hier über das Thema Gemeinde und da nur einen kleinen Ausschnitt, etwas zu sagen über den Beginn von neutestamentlicher Gemeinde. Und mein Gebet ist, dass uns die Augen aufgehen, wie wir das vorhin gesungen haben, dass die Augen aufgetan werden, dass wir sehen, das ist die größte Not. Und das ist eines der wichtigsten und mächtigsten Gebete, was wir gerade vorhin gesungen haben. Und ich frage mich, wie viele kennen den Schrei des Heiligen Geistes in ihrem Herzen? Ja, die blinden Augen der Kinder Gottes müssen aufgetan werden. Die sind ja so blind. Und die schlimmste Blindheit ist, nicht zu wissen, dass man blind ist. Das ist die schlimmste Blindheit. Blindheit ist nicht das Problem. Der Blinde kann zu Jesus kommen, Herr, öffne mir die Augen. Aber wenn der Blinde glaubt, dass er sieht, dann gibt es Probleme. Weil er dann nicht schreit, weil er dann nicht bedürftig ist, weil er keinen Mangel verspürt, weil er keine Sehnsucht hat, in etwas Neues hineinzukommen. Und er wird immer dort bleiben, wo er ist. Und der Herr möchte, dass wir uns ausstrecken, ihn in seiner Schönheit, in seiner Majestät und in seiner Weisheit und in seiner Kompetenz zu sehen. Und dass wir erschrocken sind über die Anmaßung in unserem Herzen. Wie war das überhaupt noch möglich, dass wir uns aufgespielt haben als die Ratgeber Gottes? Wie war das überhaupt möglich, dass wir gedacht haben, wir finden schon einen klugen Weg? Wir wissen schon, wie man das macht. Und die Ideen über Gemeinde haben eine solche Bandbreite, dass einem schlecht werden kann. Aber die Sicht Gottes ist sehr klar, sehr umrissen und sehr einfach zu beschreiben. Und die ist sehr anders als das, was ein Großteil der Christenheit, und ich spreche jetzt mal von dem pfingstlich-charismatischen Anteil der Christen, was die sich unter Gemeinde vorstellt. Und das ist unser Dilemma. Verschiedene Meinungen kämpfen um die Vorherrschaft. Verschiedene Meinungen wollen die anderen entweder zum Schweigen bringen oder auf ihre Seite ziehen, auf jeden Fall sich durchsetzen. Kein Wunder, dass wir da keinen Frieden haben. Kein Wunder, dass wir keine Einheit haben. Dabei wäre die Sache ganz, ganz einfach. Wir erkennen alle an, dass wir nichts sind, dass wir nichts können, dass wir nichts haben, dass wir nichts beanspruchen dürfen, dass Gott Gott ist, dass wir nicht Gott sind. Und wir trachten danach, ein demütiges, zerbrochenes Herz zu haben, das nichts für sich haben will. Das sein Gefallen darin findet, dass der Wille Gottes geschieht. Und wir sagen, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und was immer du mir sagst, und was immer am Ende dabei rauskommt, Herr, nur deine Sicht. Gott ist willig, seine Sicht mitzuteilen. Gott ist fähig, seine Sicht mitzuteilen. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Und Jesus sagt, dieser Heilige Geist wird euch, ich sag mal in Klammern, wenn ihr ihn nur lasst, wird euch in alle Wahrheit hineinführen. Nicht vor irgendwelche theologischen, beeindruckenden Gebäude. In alle Wahrheit, das bedeutet in die Erfahrung, in das Leben. Ihr Lieben, Konzepte schaffen kein Leben. Nur Leben kann Leben schaffen. Konzepte schaffen kein Leben. Nur Leben kann Leben schaffen. Das weiß jedes neu verheiratete Paar. Familienwachstum, Zuwachs wird nicht kommen, indem sie haufenweise Bücher über Kindererziehung lesen. Familienzuwachs wird nicht kommen, indem sie das Kinderzimmerchen herrichten, eine Wiege kaufen. Leben kommt nicht durch Konzepte, sondern Leben kommt durch Leben. Leben erzeugt Leben und Tod erzeugt Tod. So einfach ist es. Und alles, was nicht von Gott ist, hat kein Leben in sich. Alles, was nicht von Gott ist, hat kein Leben in sich. Ich weiß, das sind für einige von euch, die es so anspruchsvoll, am liebsten akademisch, so auf der höchsten Ebene, dass nur ihr es versteht und alle anderen nicht mehr. Das sind Plattheiten, das sind Banalitäten, das sind Dinge, die weiß doch jeder. Mein Rat ist, fleht darum, schon gleich jetzt am Anfang, fleht um die Gnade, mit dem Herzen zu hören. Wenn du mit einem besserwisserischen, analytischen Verstand, der alles zerpflückt und alles zerredet, um nur am Ende seine Überlegenheit zu beweisen, nichts stehen lässt, Wenn du es mit dieser Mentalität hörst, du wirst sehr enttäuscht sein über diese paar Zeiten, die wir zusammen haben. Heute Abend, morgen Nachmittag, morgen Abend, Sonntag früh. Du wirst sehr enttäuscht sein. Die Intellektuellen in Athen waren sehr enttäuscht, als sie den Apostel gehört haben. Weil er konnte ihre intellektuelle Neugierde nicht befriedigen. Lerne, mit dem Herzen zu hören. Gott redet in unser Herz hinein, nicht in unserem Verstand. Obwohl ich mich bemühe, dass auch intelligente Zusammenhänge drin sind. In dem, was ich sage. Ich sage nicht, ich werde nur Unsinn reden. Aber weißt du, was ich meine? Da kann jemand, der brennt für Jesus, der einen nahen, tiefen Wandel hat mit Jesus, der kann beten oder prophezeien, einen simplen, kleinen Satz über die Liebe des Vaters zu uns. Und wir sind so tief gerührt und die Tränen fließen. Und jemand anders mit zwei Doktorgrade vorne und hinten und in der Mitte noch irgendwas, Doktor Psyche oder weiß ich nicht, kann uns denselben Inhalt vermitteln. Und? Das Wort muss lebendig sein. Wenn das Wort nicht lebendig ist, wenn das Wort nicht diese Eigenschaft zurückbekommt, die wir in unserem Intellektualismus, in unserem wir müssen alles schön machen für die Menschen, über Bord geworfen haben, die Schärfe des Schwertes, die Herzen durchbohrt, wenn wir das nicht zurückbekommen, indem wir einfach werden, indem wir fasten, rufen und anerkennen, welchen Mangel wir haben. Wenn wir das nicht zurückbekommen, lasst uns die Idee, neutestamentliche Gemeinde zu bauen, am besten gleich vergessen. Neutestamentliche Gemeinde beginnt damit, dass es Menschen gibt, die durch die Schule Gottes gegangen sind und die das Wort Gottes in der Salbung, in der Kraft des Heiligen Geistes, in Herzen hinein predigen und sprechen können, dass es Herzen durchbohrt, dass es Herzen durchdringt. Damit beginnt Gemeinde. So ist die erste Gemeinde begonnen und so beginnt jede wahre Gemeinde. Und der intellektuelle Schöngeist wehrt sich gegen das Schwert und bringt kluge humanistische Argumente, warum das Schwert nur ein bisschen andeuten sollte, möglichst stumpf, möglichst im Schrank bleiben sollte. Neutestamentliche Gemeinde beginnt mit dem Schwert des Herrn. Vergiss die Idee, Gemeinde zu bauen ohne das Schwert des Herrn. Wenn jemand auf einem Predigerseminar war und er hat die Salbung und er kennt Gott und er lebt in der Furcht des Herrn und er hat ein scharfes Schwert, dank sei Gott. Aber wenn Gott ihn 20 Jahre in der Landwirtschaft trainiert hat und hat ein scharfes Schwert, wen interessiert sein Grad, sein Titel, sein Ordinationspapier? Der Teufel ist nicht beeindruckt von Ordinationspapieren. Er war es noch nie und er wird es auch nicht sein. Und Gott, da haben sie etwas gemeinsam, ist auch nicht interessiert an Denominationen und Organisationen und Strukturen und all diesen Dingen, die wir da so uns ausdenken. Gott lebt nicht in diesem Bereich. Gott lebt in einem ganz anderen Bereich. Wie kann ich Herzen prägen? Wie kann ich Herzen den Schleier nehmen, dass sie sehen meine Heiligkeit, dass sie sehen meine Schöne, dass sie sehen meine Güte und dass sie freiwillig akzeptieren, ich darf ihr Gott sein und sie lassen sich führen. Das ist, womit Gott sich beschäftigt. Die erste Gemeinde fing mit einem herrlichen Satz an. Und den müssen wir wieder lernen. War ganz simpel. Was sollen wir tun? Mit diesem Satz wurde die erste Gemeinde geboren. Petrus predigte in der Salbung des Heiligen Geistes. Und er durchdrang die Herzen. Das Wort ist lebendig und das Wort muss in den Herzen etwas tun. Nicht dem Verstand ein bisschen kitzeln. Es muss Herzen schneiden, durchbohren, durchdringen, weil der menschliche Stolz, dieses Arrogante, diese schreckliche Eigenart, dass wir kleine Wichtlein so vermessen sein können, uns aufzubauen gegenüber dem ewigen Gott. Dieses Gift muss konfrontiert und beseitigt werden in unseren Herzen. Schade, einige wenige wissen gar nicht, wovon ich spreche. Aber bleibt dran, schreit um Offenbarung, sagt Gott, hilf mir. Wenn du nicht diese Gefahr siehst, die in deinem und in meinem und in unser aller Herzen ist, diese Fähigkeit, wenn wir nicht unter der Herrschaft Gottes sind, wenn wir nicht unter der Zucht des Geistes sind, dann haben wir die verhängnisvolle Tendenz, uns zu überheben, sogar über Gott. Und wir stecken ihn in die Tasche und wir benutzen ihn für unsere Zwecke. Und wann immer es uns passt, holen wir ihn hervor. Aber da ist keine Zerbrochenheit, da ist keine Hilflosigkeit, kein Flehen, keine Sehnsucht, kein Schrei. Gebe der Heilige Geist, dass in vielen Herzen der Schrei nach Gott wieder hervorkommt. Das ist, was der Intellektualismus uns hat vergessen lassen. Der Schrei nach Gott. Als Petrus in der Salbung des Heiligen Geistes zu den Ersten, zu Pfingsten sprach, das Wort war scharf und es drang ihnen durchs Herz. Und es tat etwas, was das Wort immer tun muss, wenn das Reich Gottes anfangen soll oder Gestalt gewinnen soll an einem neuen Ort. Evangelium bedeutet, die Axt ist an die Wurzel gelegt. Das ist Evangelium. Wenn die Axt nicht scharf ist, wenn die Axt nicht an die Wurzel gelegt wird, ist es nicht das Evangelium des Herrn. Ein menschliches, saftloses, kraftloses, fruchtleeres Imitat. Schau mal, diese Leute zu Pfingsten, die waren alle zu einem religiösen Festival gekommen. Das waren alles tiefgläubige Leute. Die haben einen langen Fußweg auf sich genommen, um zu diesem Fest dort zu erscheinen. Wenn wir die vor der Predigt von Petrus interviewt hätten, stell dir vor, du wärst da jetzt Zeitungsreporter von Jerusalem Post, ja, und du gehst da mit dem Mikrofon so durch die Reihen und da, wir machen eine Reportage über den Glauben und können sie sagen, was der Glaube ihnen bedeutet? Oh, was hätten diese Leute geschwärmt? Wir sind Kinder Abrahams, wir haben den wahren Glauben, wir haben die Tora, wir haben den lebendigen Gott, die anderen beten Götzen an, aber wir haben den lebendigen Gott und er hat so gewaltige Verheißung uns gegeben und wir sind so begeistert und so dankbar, dass wir das Auserwählte, oh, was hätten die alles erzählen können? Und dann kommt das Schwert. Das Schwert dringt durch diese ganze künstliche Identität, durch dieses ganze Aufgesetzte, was mit ihrem Innersten überhaupt nichts zu tun hatte. Und sie erkannten, wir kennen diesen Gott, über den wir vorhin noch so begeistert waren. Wir kennen ihn gar nicht. Wir warten seit Jahrhunderten auf den Messias und er ist gekommen und wir sind so blind. Wenn Gott sogar vor uns steht, wenn er sogar zu uns spricht, wir sehen ihn nicht, wir hören ihn nicht. Wir kennen Gott überhaupt nicht. Das war das Resultat des Schwertes des Herrn. Alles, worauf sie ihr Vertrauen gesetzt hatten, zerrann ihnen zwischen den Fingern. Als Petrus fertig war, hatten sie nichts mehr. Ihre ganze schöne Religion, ihre ganze fromme Fassade war zerschmettert, zerschlagen, lag in Stücke unreparierbar zu ihren Füßen. Sie hatten nichts mehr. Das ist, was Jesus zu Laodicea sagt. Du sagst, ich bin reich. Ich bin reich geworden. Meine Kraft. Ich habe es alles geschafft. Ich brauche nichts. Aber als das Schwert des Herrn fertig war, haben sie gewusst, ich brauche alles. Ich brauche alles. Ich habe ja gar nichts. Ich bin ja total elend, total bloß. Das ist, was Jesus sagt. Betet um Augensalbe, damit ihr begreift, ihr seid ja blind. Ihr seht nicht, ihr versteht überhaupt nicht, worum es geht. Da geht Gott und wir gehen in die andere Richtung. Und das passierte, dieses Wunder der Befreiung von der unechten Fassade passierte durch das Schwert des Herrn. Und es passiert heute noch durch das Schwert des Herrn und auf keine andere Art und Weise. Es gibt nur einen Weg, wie das geschehen kann, wenn der Heilige Geist das Schwert scharf macht und mitten durch unser Herz geht und wir Täuschungen als Täuschungen sehen und sagen, darauf habe ich mit so viel Selbstgefälligkeit und Begeisterung mein Vertrauen gesetzt. Aber das ist ja alles wertlos vor Gott. Das bringt alles nichts, das bringt mir nichts, das bringt ihm nichts, das bringt den anderen nichts. Ich habe ja nichts. Das ist ein Wunder, wenn ein selbstgefälliger, selbstzufriedener Mensch in diesen Zerbruch kommt. Das fühlt sich für ihn nicht schön an, aber der Himmel feiert eine Party, glaub es mir. Endlich wacht er auf. Endlich wird er normal. Endlich fängt er an, wenigstens zu ahnen, was das alles für ein Schrott ist und worum es wirklich geht. Und weil alles, worauf sie ihr Vertrauen gesetzt haben, ihnen abhanden gekommen ist, als nicht tragfähig, als nicht verlässlich ihnen bewusst wurde, sie nur noch dieses eine hatten, aber wir wollen doch Gott dienen, wir wollen doch Gott kennen, wir wollen doch das Richtige. Da kam diese Frage, was sollen wir tun? Das war die Geburtsstunde der Gemeinde. Und Gottes Methode hat sich nicht geändert. Gott baut Gemeinde mit zerbrochenen Menschen, die nichts haben, die nichts beanspruchen, die nichts sein wollen, die auf nichts pochen, die keine Ansprüche haben. Wir machen uns das Leben schwer mit unseren Ansprüchen. Ansprüche an die Gemeinde. Die Gemeinde sollte doch, man müsste doch mal. Aber wer ist man? Wenn es darauf ankommt, wer ist man? So viele ausgesprochene und unausgesprochene Erwartungen an die Gemeinde, was die Gemeinde alles leisten soll, was sie doch bitte tun soll, wofür sie doch da sein soll. Kein Wunder, dass wir Streit und Unfrieden produzieren. Streit und Unfrieden kommt immer, wenn eine oder, sagen wir mal, es gibt zwei Parteien, wenn eine oder beide Parteien etwas beanspruchen, etwas festhalten, etwas durchdrücken wollen. Aber wenn das Schwert des Herrn sein Werk tun darf an unserem Herzen und wir vor Gott liegen und sagen, danke für die Gnade, dass es mit mir noch nicht aus ist. Danke für die Gnade, dass du was vorhast und dass du mich führen willst und dass deine Weisheit sich mir mitteilen wird und deine Weisheit so viel besser ist als meine Besserwisserei. Und ich lasse los. Ich lasse los. Gemeinde beginnt mit einer Haltung des Loslassens. Paulus sagt, Philipper 2, dieselbe Gesinnung, die in Christus war, soll in euch allen sein. Wenn die Gesinnung von Philipper 2 nicht unsere Gesinnung ist und wenn wir nicht lernen, unser Herz zu bewahren und in dieser Gesinnung bleiben und immer mehr zunehmen, vergiss die Idee, eine neutestamentliche Gemeinde zu bauen. Es spielt keine Rolle, ob wir eine Kanzel haben, ob wir einen Pastor haben, ob da ein Kreuz ist, ob wir die richtigen Lieder singen. Wenn diese Gesinnung nicht da ist, wird der Heilige Geist nie niemals wirklich kommen. Hallo. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit, der Geist der Heiligkeit, der Geist der Demut. Und wo wir nicht Demut suchen, wenigstens als Ziel, und sagen, das ist ganz vorne in meiner Prioritätenliste, hilf du mir rauszukommen aus meiner Arroganz und meinen Ansprüchen und meiner Besserwisserei. Ich muss demütig werden. Das ist das Ziel, das du für mich hast, und ich stimme überein. Wenn das nicht unser Herzensschrei ist, vergiss die Idee, Gemeinde zu bauen. Vergiss es gleich. Wir werden uns alle nur verwunden. Wir werden uns alle nur frustrieren. Wir werden uns alle nur ärgern. Und der Einzige, der sich freut, ist der Teufel. Und der Geist Gottes ist betrübt. Gemeinde fängt an mit dem Schwert des Herrn. Gemeinde fängt an mit dieser Haltung: Herr, nichts will ich außer deinen Willen. Und diese verborgene Herzenshaltung drückt sich im praktischen Leben aus. Und jeder, der geistlich sehen kann, kann sehen, hat jemand diese Haltung oder hatte sie nicht. Und es ist verlorene Liebesmühe zu versuchen, Gemeinde zu bauen. Jedenfalls neutestamentliche Gemeinde. Das Einzige, was ich kenne und für das ich hier werbe, ist neutestamentliche Gemeinde. Und das Modell ist weit, weit, weit entfernt von dem, was viele von euch glauben, was Gemeinde ist. Weit entfernt. Aber es ist das Einzige, was funktioniert. Es ist extrem segensreich und extrem kostspielig. Extrem kostspielig. Und manche von euch müssen am Ende der 3 Tage überlegen, will ich diese Art von Gemeinde? Möchte ich in eine solche Gemeinde? Ist mein Ziel wirklich neutestamentliche Gemeinde? Oder wird mein Fleisch nicht doch glücklicher sein mit einer abgespeckten Light-Version, die nicht so viel kostet, zwar auch nicht so viel Segen bringt, aber dann vergessen wir halt den Segen oder tun so, als wenn wir noch ihm hinterherjagen. Weil sie in dieser Haltung waren, alles, worauf wir unser Vertrauen gesetzt haben, unsere Lebensphilosophie, unsere Lebenskonzepte, unsere Vorstellungen über Gott, über das Wort Gottes, weil das alles ihnen entglitten war, waren sie in dieser herrlichen Haltung der Hilflosigkeit. Aber eine Hilflosigkeit ohne Verzweiflung. Denn die Antwort war da. Gott war bereit, ihnen zu dienen. Gott war bereit, ihnen zu helfen. Gott war bereit, ihnen zu geben, was sie brauchten, durch den Dienst des Heiligen Geistes, durch die Apostel. Und Petrus sagt, okay, danke für diese Frage, die ist gut. Hier ist die Antwort. Lasst euch taufen, tut Buße, kehrt um, ändert eure gesamte Einstellung. Von ich will aber hin zu Gott, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und dann lasst euch taufen auf den Namen Jesus Christus. Jesus, der Sohn Gottes. Ist dir das wirklich klar, was für eine Zumutung das war, was Petrus ihnen da vorgelegt hat? Vor wenigen Wochen gab es einen gewaltigen Schauprozess. Das ganze Land hat davon gehört. Und ein Sektierer, ein Aufrührer wurde des Todes, wurde angeklagt und wurde der Gotteslästerung beschuldigt und wurde zum Tode verurteilt und hingerichtet. Und der Grund für das Urteil war, er maßte sich an, der Sohn Gottes zu sein. Das stand über dem Kreuz. Jesus, Sohn Gottes. Das war die Begründung für seinen Tod. Und wenn jetzt wenige Wochen später Tausende von Menschen sich taufen lassen auf den Namen Jesus Christus, das heißt, sie bekennen, der Mann Jesus von Nazareth ist der Christus, ist der Messias, ist der, auf den das ganze Judentum hinzusteuert. Taufe auf den Namen Jesu Christi bedeutet, ich erkläre öffentlich, die gesamte religiöse Leiterschaft hat komplett versagt. Es war ein Justizirrtum. Sie sind blind. Sie sind blinde Blindenleiter. Das war die Message der Taufe. Jeder, der sich taufen ließ auf den Namen Jesu Christi, konnte damit rechnen, in Schwierigkeiten zu kommen. Wir würden heute sagen, lass uns nicht zu radikal predigen, weil wer wird das hören? Wer wird das annehmen? Du lass uns weise sein. Wir reden über den Segen, über die Güte, über all das Schöne. Also, und wenn sie anbeißen, später, wenn sie dann soweit sind, in feinen homöopathischen Dosen im Laufe der Jahrzehnte nähern wir uns dem wahren Evangelium. Weißt du, warum dieses Konzept nicht aufgeht? Weil du Jahre und Jahrzehnte lang Leute in dem Glauben gelassen hast, sie leben unter der Herrschaft Christi. Und dann auf einmal sagst du ihnen, was der Wille Gottes wirklich ist, und sie werden in aller Regel nicht in Begeisterungsstürme verfallen und sagen, jetzt weiß ich endlich die Wahrheit, danke. Warum habt ihr so lange gewartet? Sondern was werden diese Leute sagen? Hey, pass mal auf, du willst mir jetzt erzählen, dass das Ganze einen Preis kostet, dass ich mich verleugnen soll, dass ich mein Kreuz nehmen soll, dass ich alles loslassen soll. Das willst du mir jetzt erzählen, wo ich hier schon Posten und Amt und Einfluss und Namen und Ruhm und Macht und Dienst und Ehre habe? Nicht mit mir, mein Freundchen. Du machst Druck auf mich, das ist Gesetz. Hallo. Die menschliche Weisheit sagt, wenn wir die Dinge gleich von Anfang an so einfädeln, wie das vom Evangelium geplant ist, da wird ja keiner kommen. Also benehmen wir uns wie die Werbestrategen. Wir verkaufen das Produkt schön. Und wir erklären Dinge, die gar nicht der Wahrheit entsprechen. Wir betrügen Menschen. Das ist das Problem. Paulus sagt, wir sind nicht wie die, die die Wahrheit verfälschen. Und weißt du, mindestens unter den jungen Leuten, unter den Kaputten, unter die leiden an der Sinnlosigkeit ihres Lebens. Die Kranken, die Kaputten, die sich umbringen wollen, die sich reinstürzen in Süchte, weil sie sich irgendwie einfach selber nicht mehr ertragen können und auf der Flucht sind. Für die ist das wahre Evangelium ein Schatz und keine Zumutung. Aber für die, die nur ein bisschen fromm sein wollen, ist das Evangelium eine Zumutung. Das war zu Paulus Zeiten so und das ist zur heutigen Zeit genauso. Niemand hat uns geboten, das Evangelium zu verflachen, die Ecken und Kanten abzuschleifen, es zu polieren, schön anzustrahlen, vielleicht noch ein bisschen Dampf, so wie das so in der Welt so. Neulich war ich in einer Veranstaltung und dann mitten in einer Anbetung auf einmal ging das Licht aus und dann drehten sich die bunten Lichter. Ich denke, was ist denn das jetzt? Und auf einmal, puff, und dann kam da so eine Wolke raus und das stank fürchterlich. Und ich schaute mir das an und der Sänger vorne auf der Bühne so durch die Nebelwolken so durch. Und ich dachte, das sieht aus wie eine Hölle. Das sieht aus wie eine Hölle hier. Die Blitze zucken, puff, kommen die Wolken. Ihr Lieben, die Welt kann dieses Zeug viel besser als wir. Das müssen wir nicht versuchen nachzumachen. Die haben Jahrzehnte Vorsprung. Was wir heute machen mit diesen Nebelwerfern, das hatten die schon vor 30 Jahren oder 20 Jahren oder weiß nicht wann dieser Kram anfing. Die Leute werden nicht zu uns kommen und sagen, ey, cool, das ist ja wie bei mir in der Disco um die Ecke. Hier fühle ich mich ja gleich zu Hause. Wenn wir nicht anders sind, wenn wir nichts anzubieten haben, außer eine nachgemachte äußerliche Fassade, kann der Heilige Geist ihnen nicht die Augen auftun. Sie müssen mit Gott in Berührung kommen. Das ist, was sie brauchen. Sie müssen nicht mit uns in Berührung kommen, mit unserem schönen Programm, mit unserer Pantomime, mit unserem Theaterstück, mit unserem Schnickschnack. Sie müssen mit Gott in Berührung kommen. Und wenn sie mit Gott in Berührung kommen, dann kann so leicht kein theologischer Schwätzer ihnen das wieder ausreden. Als ich auf Drogen auf diesem christlichen Konzert war und der Heilige Geist mein Herz so gepackt hat, dass mitten in diesem Konzert ich wusste, dass ich wusste, Jesus lebt. Er ist lebendig. Er ist wirklich das, was er sagt. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Da haben die nicht drüber gepredigt. Aber der Heilige Geist war so machtvoll da. Und ich war so getroffen. Und meine ganzen Lebenskonzepte und das ganze indische Zeugs und all diese Sachen, das ging in Scherben. Nach dem Konzert saß ich auf dem Rinnstein draußen auf der Straße. Und für den Rest des Abends, für 2 oder 3 Stunden, ich konnte nicht sprechen. Ich konnte nicht sprechen, weil alles, was in mir mich bewegt war, es gibt ihn, er lebt, es gibt ihn wirklich, er ist nicht tot, was immer passiert ist, er lebt, er ist da, er wartet auf mich, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und das habe ich nicht und er will es mir geben. Und das hat mich so erschüttert bis ins Tiefste und ich sag's da, das gibt es nicht, das gibt es nicht. Jesus lebt. Das muss der Heilige Geist im Herzen tun. Und das kann nur der Heilige Geist tun. Das tut nicht die Lautstärke, das tun nicht unsere schönen Programme, das tun nicht unsere schönen Predigten. Das kann nur der Heilige Geist. Niemand sonst kann das tun. Es gibt für dieses Werk des Heiligen Geistes an den Herzen, es gibt keinen Ersatz. Es gibt keinen Ersatz. Und nun ist es einfach so, der Heilige Geist wirkt durch Gläubige. Jesus sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen aus der Mitte eures Leibes. Durch Predigt, durch Gesang, durch Gebet, durch Prophetie, durch Heilung, wie auch immer. Der Heilige Geist fließt aus uns heraus. Aber er kann durch uns nur das tun an anderen, was er zuvor in uns tun konnte. Es ist eine Anmaßung, zu sagen, komm, wir erreichen die Unerreichten. Aber Gott kann nicht unser Herz erreichen. Es ist eine Anmaßung. Gott kann durch uns das wirken, was wir ihm geglaubt und gestattet haben, in uns zu wirken. Gemeinde beginnt mit hungrigen Menschen. Gemeinde beginnt mit Menschen, die sagen, ich muss Gott finden, ich muss Gott kennenlernen, ich muss ihn berühren, ich muss zulassen, dass er mich berührt und dass er in mir arbeitet. Ich brauche nicht nur ein nettes Verhältnis zu meinem Pastor, ich brauche ein tiefes, inniges Liebesverhältnis zu Jesus. Ich muss den Vater kennen, ich muss Gott, den Heiligen Geist in mir kennenlernen, ich muss ihn haben. Mit solchen Menschen wird Gemeinde gebaut, wo kein Hunger ist, ist geistlicher Tod. Wo kein Hunger nach Gott und nach seiner Gegenwart ist, ist schon der Tod eingekehrt. Der Tod kommt viel früher, als wir denken. Wir denken, ja, vielleicht jemand, der schon seit 1,5 Jahren nicht mehr zu den Gottesdienst kommt, vielleicht ist er geistlich am Absterben. Wir können hier sitzen, Sonntag für Sonntag, und sind schon tot. Und das Zeichen, dass wir leben, ist Hunger. Hunger nach Gott, Hunger nach seiner Gegenwart, Hunger nach seiner Berührung, Hunger nach seiner Kraft, die in uns wirkt. Er hat versprochen, uns in das Bild Jesu umzugestalten, in die Demut, in die Barmherzigkeit, in die Reinheit, in die Kühnheit, in die Freiheit, in den Gehorsam Christi will der Heilige Geist uns hineinbringen. Das ist das Ziel. Und wenn in einer Gemeinde das nicht mehr lebt in den Herzen, ist sie tot. Aber die gute Botschaft, sie kann wieder auferweckt werden. Halleluja. Weil der Gott, dem wir dienen, ist der Gott, der die Toten zum Leben bringt. Halleluja. Und das geschieht, indem wir anfangen, uns ansprechen zu lassen. Indem wir sagen, Gott rede. Gott rede. Das wäre meine Bitte für die nächsten Meetings. Nimm dir ein paar Minuten Zeit zu Hause. Bete. Bete, dass der Herr ein scharfes Wort gibt, dass Herzen durchbohrt werden und deins zuallererst. Sag, Herr, erwisch meine Nachbarn, aber mich zuerst. Mach das Wort scharf. Deck jeden frommen Betrug auf. Bei mir. Bring mich ins Licht. Weißt du, dass die Intensität der Salbung, die Intensität der Schärfe des Wortes hängt sehr stark, nicht nur, aber sehr stark ab von der Fürbitte und dem Hunger der Zuhörer. Wusstest du das? Manche von euch wussten das nicht. Oder sie wussten es einmal, aber sie leben nicht danach. Wenn wir zusammenkommen, will Gott reden. Er will reden. Er will aus seinem Herzen zeigen, wie er uns sieht, wie er über uns fühlt, was er will. Wir müssen die Sehnsucht, das Verlangen Gottes spüren. Die Güte Gottes leitet uns zur Umkehr, leitet uns zur Buße. Wenn wir sehen, Gottes Hand ist ausgestreckt, trotz all dem, was wir da angerichtet haben, trotz all dem, wie wir ihm widerstanden haben, seine Hand ist ausgestreckt. Er ruft uns, er will uns haben, er will einen neuen Anfang machen mit uns, er will uns neu begegnen. Er ist nicht fertig mit uns, das ist doch ein gewaltiges Wunder. Gott hat uns nicht aufgegeben, wiewohl wir uns so von ihm entfernt haben. Halleluja, das ist wunderbar. Halleluja. Morgen werde ich lehren, bestimmt. Aber heute Abend ist etwas anderes. Diese Menschen, die Petrus gehört haben, waren so tief getroffen, als er ihnen gesagt hatte, setz alles auf eine Karte. Werde ein Outlaw, werde ein Ausgestoßener, werde einer, der jetzt nicht mehr akzeptabel ist in der Gemeinschaft. Ja. Schon zu Jesu Lebzeiten hieß es, da waren Pharisäer, die glaubten an Jesus, aber sie bekannten es nicht öffentlich, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen werden würden. Bestand diese Gefahr nach Pfingsten nicht mehr? Natürlich, es hat sich nichts verändert. Es ist für uns alles noch schlimmer geworden. Es war jetzt aktenkundig, es war jetzt offizielles Staatsdogma. Das war nicht der Messias, das ist ein Betrüger und ein Verräter und ein Sektierer. Es war alles nur noch schlimmer. Und Petrus lädt sie ein, werdet Abschaum der Gesellschaft. Werdet Ausgestoßener. Werdet die, die nichts mehr gelten. Wir würden denken, 3000 Leute kriegen so eine Einladung. Alle sagen, okay, bis hierhin war die Predigt in Ordnung, aber Petrus jetzt. Dankeschön. Wir haben ja schließlich Familie. Wir haben ja schließlich eine Arbeit. Wir haben auch Verantwortung für unsere. Oh, der Mensch kann so kluge Argumente geben. So kluge Argumente. Vor einer Zeit war in meinem Seminar eine Frau und ich sprach, das war nicht das Hauptthema, aber irgendwo machte ich einen Seitenausflug und ich sprach über die Unverzichtbarkeit der neutestamentlichen Wassertaufe. Und das Wort hat diese Frau so getroffen, die ist seit vielen Jahren Christ und sie arbeitet in einem evangelischen Kindergarten. Und sie weiß, wenn sie tut, was das Wort Gottes sagt, den Job kannst du streichen. Sie verliert ihre Arbeit. Und sie sagt, Gott hat zu mir gesprochen, ich weiß, was das bedeutet, aber ich werde tun, was er gesagt hat. Warum war sie dazu bereit? Weil das Wort sie getroffen hat. Weil das Wort ihre ganzen Illusionen, die sie vorher hatte, ja, man kann das so sehen, man kann das so sehen, gibt ja verschiedene Auslegungen, verschiedene Verständnisse und so weiter. Und das passt schon alles irgendwie zusammen. Das wurde ihr zerschlagen und hat gesehen, das ist der Wille Gottes. Und es spielt keine Rolle, ob das eine große oder eine kleine Wahrheit ist. Es ist eine Wahrheit Gottes und Gott will, dass ich dieser Wahrheit gehorche. Und sie tat es. Und sie ist gesegnet. Halleluja. Das ist menschliche Weisheit, die sagt, lass uns das Kleingedruckte so klein drucken, dass es gar keiner lesen kann. Lass uns all die unangenehmen Dinge beiseite lassen. Jesus hat es nicht so gemacht und die Apostel haben es nicht so gemacht. Jesus, wie hat Jesus Menschen gerufen? Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst. Nehme sein Kreuz auf sich täglich. Wenn ich allem entsagt, was er hat, Lukas 14, 33, wenn ich allem entsagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Jesus, das ist nicht clever, so anzufangen. Da macht keiner mit. Die wollen alle ihr Leben retten. Das sollte man auf später verschieben. Erst reden wir über den Segen und über Erfolg und über Wachstum und Gemeinde. Boah. Eine Gemeinde fängt an zu wachsen, wenn die Gegenwart Gottes in der Versammlung und in den Herzen wächst. Dann fängt eine Gemeinde an zu wachsen. Wenn die Gegenwart Gottes in den Versammlungen und in den Herzen der Einzelnen wächst, dann kommt Gemeindewachstum. Ihr Lieben, es ist naiv zu denken, wenn Leute dazukommen, wow, das ist der Segen Gottes. Mormonenkirchen wachsen. Zeugen Jehovas Versammlungen wachsen. Kaninchenzüchtervereine wachsen. Das hat doch nichts mit Gott zu tun. Es gibt ein Wachstum ohne Gott. Aber wenn wir das versuchen in der Gemeinde, werden wir einen teuren Preis bezahlen. Statt Segen kommt Fluch. Wenn wir Wachstum anstreben ohne Gott, ohne Demut, ohne Zerbrochenheit, ohne zunehmende Heiligkeit, kommt Fluch über uns. Das ist der Ishmael. Den Segen, den wir selber uns beschaffen können. Einige von euch haben überhaupt keine Ahnung, von was ich spreche, anderen dämmert's und andere wissen's. Aber so ist das immer, in jeder Verkündigung. Wachstum beginnt nicht damit, dass wir uns clevere Ideen ausdenken, wie bringen wir die Leute hier rein. Wachstum fängt dann an, wenn wir sagen, was müssen wir tun? Und was müssen wir lassen, um Gott hier reinzubekommen? Dann kommt Wachstum. Die Gemeinde ist zuallererst das Haus des Herrn. Ich rede nicht von dem Gebäude. Wir können es auch im Feld versammeln oder im Wald oder in der Höhle oder so. Das spielt keine Rolle. Es ist ein geistlicher Ort, wo Gott Wohnung machen will. Epheser 2, 22. Die geistliche Behausung Gottes oder die Behausung Gottes im Geist, das ist Gemeinde. Und wo Gott nicht da ist, habe ich auch kein Interesse mitzubauen. Wenn Gott nicht da ist, da können wir aktiv sein. Es wird zerfallen als Menschenwerk, es wird zerbröseln. Vielleicht ist es zäh und hält Jahre und Jahrzehnte, aber schlussendlich, es wird zerfallen. Aber alles, was wir bauen auf Gottes Weisheit und in Gottes Gegenwart, wird bleiben. Das ist mit unserem persönlichen Lebenshaus so und das ist mit der Gemeinde so. Was wir bauen in Abhängigkeit von Gott, in Gemeinschaft mit ihm, was wir bauen aufgrund seiner Weisungen und seiner Weisheit, das wird bleiben. Und lass mich das einfach einfügen an dieser Stelle. Für das, was auf uns zukommt, an Herausforderung, an Bedrängnis, an Einschüchterung, die einzige Chance, die wir haben, dass wir heute beginnen und von da an jeden Tag, den wir noch haben, uns danach auszustrecken. Herr, hilf uns, nach deiner Weisheit zu bauen. Hilf uns, nicht in Menschenweisheit zu bauen. Die Gemeinde heutzutage, nicht nur diese, sondern viele, viele Gemeinden im Land, sind voll von Menschenweisheit. Und Menschenweisheit bringt den Fluch. Menschenweisheit bringt den Fluch. Menschenweisheit in den Herzen der Verkündiger bewirkt, 1. Korinther 2, dass die Weisheit der Menschen das Kreuz verdeckt. Das heißt, in der Verkündigung kommen die Menschen nicht mehr in Berührung mit dem Kreuz Christi. Aber wenn sie nicht in Berührung mit dem Kreuz kommen, was schneidet sie los vom Geist dieser Welt? Was schneidet sie los vom Gesetz der Sünde, was wirkt in unseren Gliedern? Was schneidet uns dafür los? Es ist das Kreuz, durch das wir der Sünde abgestorben sind. Es ist das Kreuz, durch das wir der Welt gekreuzigt sind. Es ist das Kreuz, das eine unüberbrückbare Kluft zwischen uns und den Mächten der Finsternis gemacht hat. Ohne das Kreuz sind wir Teil eines verfluchten Systems. Und das Kreuz ist nicht nur ein kleines Ding am Silberkettchen oder am Sonntag, schauen wir es an, in Lebensgröße. Das Kreuz muss eine Realität sein in uns im Alltag. Es gibt kein wirkliches, neutestamentliches Christsein ohne Kreuz. Das gibt es nicht. Es gibt eine moderne Variante ohne Kreuz. Aber weil kein Kreuz da ist, ist kein Sterben des alten Menschen da. Und weil kein Sterben da ist, ist auch kein neues Leben da. Sondern in der alten Kraft, in der alten Weisheit, in der alten Art und Weise, mit einem neuen Vokabular, versuchen wir uns zu vergewissern, wir sind schon auf dem richtigen Weg. Das kann nicht funktionieren. Und es funktioniert auch nicht. Es hat nirgendwo funktioniert. Das Einzige, wenn du Kirchengeschichte schaust, was funktioniert hat, wo Menschen das Kreuz ergriffen hatten. Menschengefälligkeit und Menschenfurcht sind mit unsere größten Feinde im Gemeindebau. Menschengefälligkeit und Menschenfurcht sind mit unsere größten Feinde. Weil sie führen dazu, dass wir den Heiligen Geist verjagen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre von Menschen sucht, sagt Jesus zu den Schriftgelehrten. Man wird glaubensunfähig, wenn es das Ziel ist, anerkannt zu sein von Menschen. Akzeptiert zu sein, begrüßt zu sein, applaudiert zu sein. Man wird grundsätzlich glaubensunfähig. Das bedeutet nicht, dass man nicht mehr das Glaubensbekenntnis runterleiern kann. Aber das Herz verliert die Fähigkeit, in Verbindung zu bleiben und in Abhängigkeit zu bleiben von Gott. Verstehst du das? Weil Glauben heißt, sich abhängig machen. Glauben heißt, ihn als unsere Quelle zu sehen und nichts Eigenes mitzubringen, auf nichts Eigenes zu verweisen, mit nichts Eigenem zu bauen. Paulus sagt, aus Menschenweisheit Dinge sind Heu, Stroh, Holz, Stoppeln. Und das mag jetzt andere, die auch nur Heu und Stroh und Stoppeln im Leben und im Herzen und im Kopf haben, beeindrucken. Aber da gibt es doch diese Wahrheit, die so wenig bedacht wird und so wenig verkündigt wird. Es gibt einen Tag des Gerichtes. Es gibt einen Tag, wo du und ich alleine vor Gott stehen. Und alle unsere Werke, die wir auf Erden jemals getan haben, werden mit Feuer getestet. Gott hält da so einen kleinen Bunsenbrenner drunter. Und alles, was nicht aus reinem Herzen, aus Liebe zu Jesus, aus Glaubensgehorsam ihm gegenüber getan wurde, sondern was getan wurde, um Menschen zu beeindrucken, um für uns etwas zu haben, um uns einen Namen zu machen. All diese Dinge werden verbrennen. Wenn wir nur uns disziplinieren würden, mindestens mehrmals die Woche an diese erschreckende Wahrheit zu denken, würde unser Leben sich radikal verändern. Weil früher oder später kommst du auf den glorreichen Gedanken, wenn sowieso alle meine Werke mit Feuer getestet werden, oder mit anderen Worten, es kommt ein Tag, wo die Wahrheit über mein Leben ans Licht kommt. Das ist es doch. Jetzt können wir schöne Werke machen und Leute, die keine geistige Unterscheidung haben, finden das beeindruckend. Gott ist nicht beeindruckt. Und eines Tages werden wir auch nicht mehr beeindruckt sein, wenn wir sehen, wie unser schönes Werk in Rauch aufgeht. Wir werden sehr beschämt sein. Und weil Gott Liebe ist, weil Gott gnädig ist, gibt es etwas Besseres, als mit Zittern und Zagen auf diesen Tag hinzuleben, wo alle unsere Werke mit Feuer getestet werden. Wohlgemerkt, es geht an diesem Tag, der Preisrichterstuhl Christi, da geht es nicht um Verdammnis oder Errettung, Annahme oder Verworfen. Es geht nicht darum. Es geht um das Maß deines Lohnes, das Maß deiner Ehre bei Gott in der Ewigkeit. Darum geht es, um nichts anderes. Wenn es diesen Tag gibt, und den gibt es, und wenn Gott gnädig ist, dann ist er doch bereit, mir heute schon die Augen aufzutun, sodass ich den Rest meines Lebens anders leben kann. Gott schweigt doch nicht und sagt, ja, mach nur weiter so deinen frommen Stiefel. Eines Tages zeige ich dir, was ich von all dem denke. Gott ist ein gnädiger Gott. Gott ist ein redender Gott. Gott ist ein lichtgebender Gott, wenn ich nur will. Ist er bereit, heute mir zu zeigen, was Heu, Stroh, Holz und Stoppeln sind? Und ich kann heute davon umkehren und ich kann heute sagen, Herr, vergib du mir. Und lehre du mich jetzt, mit den Materialien vom Himmel zu bauen. Lehre mich, mit etwas zu bauen, was bleibt. Gott will doch nicht, dass wir beschämt werden an dem Tag und so wie nur durchs Feuer gerettet werden. Ja, das heißt also im Nachthemd. Ja, bringen nichts mit. Nur gerade so gerettet. Aber wir bringen nichts mit. Das ist nicht der Wille Gottes. Der Wille Gottes ist, dass wir Lohn haben. Großen Lohn haben. Und je mehr Lohn, oder sagen wir es anders, ein Zusammenhang. Viel Schande hier auf der Erde. Wenn es Schande im Willen Gottes ist, bringt uns viel Lohn im Himmel. Und viel Ehre hier auf der Erde bringt uns viel Schande im Himmel. Was von den Menschen groß ist, ist Gott ein Gräuel. Gott sieht Dinge anders. Und dank sei Gott, er ist bereit, mir seine Sichtweise zu geben. Er ist bereit, mir eine neue Optik zu geben. Er ist bereit, mich zu lehren, Dinge anzuschauen, wie er sie sieht. Halleluja. Das heißt, ich bin nicht verurteilt, mein Leben zu vergeuden. Ich bin nicht verurteilt, einfach das fromme Zeug zu machen, was alle möglichen Leute tun. Ich bin nicht verurteilt, sondern ich kann in die Gewissheit kommen. Ich kann in dieses Leben kommen, wo der Heilige Geist mir sagt, das hast du gut gemacht, das bleibt, das gibt Lohn. Das ist, was kostbar ist. Das ist, was bei dir bleiben wird. Das ist das Zeugnis des Glaubens, das wir haben können in unserem Herzen. Und das Zeugnis des Glaubens in unserem Herzen wird oftmals mit vielen Pfiffen und Buhrufen von den Gläubigen begleitet. Vieles, was du tust im Willen Gottes, werden die blinden Gläubigen nicht verstehen. Das ist so. Das liegt an der erschreckenden Blindheit. Die Gemeinde ist voll von Menschenweisheit. Und wir kämpfen für Dinge und wir halten Dinge hoch, die Gott nie geboten hat. Aber wir sehen es kaum. Warum? Weil unser Herz sich nicht beugt. Weil unser Herz sein Wort nicht achtet, sondern die Menschenweisheit höher achtet. Darum können wir die Bibel aufschlagen. Wir lesen die Dinge, aber wir verstehen sie nicht. Wir verstehen sie nicht. Einmal war ich in einer Versammlung und lehrte über Wassertaufe. Eine Stunde lang habe ich über Wassertaufe gelernt, nichts anderes. Die neutestamentliche Wassertaufe. Und nach dieser Stunde kam eine nette Person zu mir und ganz offensichtlich kommt sie aus kirchlichen Kreisen, gläubig, und sagt, ja, aber ich verstehe nicht, willst du sagen, dass ich mich jetzt noch einmal taufen lassen muss? Eine Stunde lang habe ich erklärt, was Gott Taufe nennt und dass es eine Menge Dinge gibt, die wir Taufen nennen, die nennt Gott nicht Taufe. Und Gott zu gehorchen heißt, ich nenne die Dinge so, wie er sie nennt, auch wenn ich damit in Konflikt komme mit anderen Menschen. Eine Stunde lang habe ich über das geredet und sie hat nicht verstanden, das, was sie da verteidigt, ist für Gott wertlos. Es ist keine Taufe. Und die Frage ist nicht, soll ich mich noch einmal taufen lassen, sondern soll ich mich taufen lassen? Das ist die richtige Frage. Wenn ich getauft ist, muss ich taufen lassen. Und dann kommen diese ganz klugen Leute und sagen, ja, aber Jesus hat gesagt, wer glaubt und getauft wird, der wird errettet werden. Und wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Ja, aber was ist, wenn ich glaube? Ja, dann wirst du dich taufen lassen. Wenn du glaubst, wirst du dich taufen lassen. Warum versuchen wir, etwas zu konstruieren? Ja, aber man könnte auch glauben, ohne sich taufen zu lassen. Wo ist das im Wort? Ja, mein Onkel, hey, wir reden hier vom Wort Gottes. Wer glaubt, lässt sich taufen. So einfach ist die Sache. Da renne ich hier offene Türen an. Immerhin habe ich gehört, es ist Baptistengemeinde. Also jetzt habt ihr verstanden, ich bin doch für euch, ja? Super, okay. Das nutze ich aber nur als ein Beispiel, um zu zeigen, man kann eine Stunde lang das Wort Gottes hören und man versteht Bahnhof. Das könnte auch mit anderen Dingen so sein. Wenn es um Jüngerschaft geht, um wie lebt man in der Gemeinde, wie benimmt man sich in der Gemeinde, was ist Autorität, wie benehme ich mich gegenüber Autorität, wie kommt Autorität zustande? Das sind alles lebenswichtige Fragen für die Gemeinde und die kommen aus diesem Buch und nirgendwo anders her. Aus diesem Buch und nirgendwo anders her. diese Haltung, Herr, jetzt habe ich nur noch ein Ziel, ich will deinen Willen tun, ich will dir gefallen, ich will dich erfreuen, ich will jetzt das Richtige tun, nicht das, was mir nützt, nicht das, was mir Spaß macht, nicht das, was ich interessant finde, sondern das Richtige, die Wahrheit, deinen Willen. Errettet sein bedeutet, ich habe das als Privileg und als Herausforderung begriffen und bejaht, nicht mein Wille, sondern sein Wille. Wir sind nicht nur von etwas errettet, wir sind für etwas errettet. Und das nennt man Gehorsam. Wir sind für Gehorsam errettet. Und das ist sein Wort, das klingt nicht gut in den Ohren von vielen Gläubigen. Oh, bring uns nicht unter Druck. Komm jetzt nicht mit dem Gesetz. Morgen schauen wir uns das Leben eines Jüngers an. Und dann wirst du sehen, der Start ist, ich unterwerfe mich vorbehaltlos, bedingungslos dem ganzen Willen Gottes. Das ist der Start von Jüngerschaft. Vor dem gibt es kein Leben und Wachsen in Jüngerschaft. Davor gibt es Meeting besuchen und so tun als ob, aber nicht wirkliches geistliches Wachstum. Weil die zu Pfingsten so getroffen waren vom Wort und gleichzeitig spürten, sie haben nicht nur etwas genommen, oder ihnen wurde nicht nur etwas genommen, sondern gleichzeitig haben sie etwas bekommen. Die Ahnung oder die Gewissheit oder den Glauben, der Mann, dieser Petrus, kennt den Gott, von dem wir immer gedacht haben, wir dienen ihm und wir kennen ihn. Er kennt ihn und er ist von Gott ausgerüstet und befähigt, uns jetzt mit Gott bekannt zu machen. Und wir sind gut daran, wir sind gut damit beraten, auf ihn zu hören. Das haben sie gewusst. Etwas wurde ihnen genommen, oder sagen wir es deutlicher, alles wurde ihnen genommen und etwas wurde ihnen gegeben. Die Ahnung, der Gott, den wir verpasst haben all die Jahre, wird uns bekannt werden, wenn wir auf diesen Petrus hören. Und deswegen sagt die Schrift, Apostelgeschichte 2, 42, sie verharrten in der Lehre der Apostel. Halleluja. Für jeden geistlichen Leiter, für jeden Ältesten klingt das nach Himmel. Die wollen das Wort Gottes hören und die bleiben dabei und die streiten nicht, die kämpfen nicht, die diskutieren nicht, die wollen es nicht besser wissen, die wollen einfach nur ihren Platz einnehmen. Die haben verstanden, wir sind die Hörenden und die Tuenden und der Petrus ist unser Lehrer. Und Herr, schenk uns Gnade, dass wir das nie durcheinander bringen. Und darum war das alles so einfach. Apostelgeschichte, das war alles so einfach. Da hat keiner gesagt, als Petrus diese Dinge erklärt hat, ja, aber ich werde jetzt an Jesus glauben und ich mache eine andere Taufe. Ich finde das nicht gut, ins Wasser zu gehen. Ich habe schon immer Angst gehabt vor dem Wasser und dann noch untertauchen. Im letzten Sommer habe ich eine ältere Dame, ich glaube, sie war hoch nach... Ich denke mal Anfang 70, also ganz hoch noch nicht, aber höher. Ihr Leben lang panische Angst vor Wasser und die Vorstellung, sich unterzutauchen im Wasser, also Wasser über sich zu haben, hat für sie Panik ausgelöst. Sie hört das Wort Gottes über Taufe und sagt, ich muss mich taufen lassen. Oh, ich habe solche Angst, aber ich muss mich taufen lassen. Und sie klammerte sich, und wenn ich sterbe, vor lauter Angst, ich lasse mich taufen. Der Wille Gottes muss geschehen. Wir haben für sie gebetet, wir haben sie gesegnet. Sie ging ins Wasser und als sie rauskam, Halleluja! Was für ein Sieg. Und sie hat begriffen, das christliche Leben fängt an mit Überwinden. Es fängt an damit, das Wort ist wichtiger als meine Gefühle. Das Wort ist wichtiger als meine Vorlieben und als meine Ängste. Das Wort hat immer den ersten Platz. So hat sie ihr christliches Leben gestartet. Und jetzt wächst die Dame. Halleluja. Sie wächst im Glauben. Halleluja. Weil sie die richtige Entscheidung getroffen hat. Halleluja. Sie blieben in der Lehre der Apostel. Da hat niemand gesagt, vor einer Zeit war ich in einer Gemeinde, und ich las eine Bibelstelle vor. Wir sind gut in der Zeit. Paulus sagt über Sprachengebet: Ich will aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Oder Elberfelder sagt möchte. Aber wenn du das nachschlägst, Tello heißt nicht ich möchte, Tello heißt ich will. Ich will, dass ihr alle in Sprachen redet. Das habe ich vorgelesen in dieser Baptistengemeinde. Oh, jetzt habe ich es gesagt. Okay. Und dann wurde der Gottesdienst richtig interaktiv. Jemand sprang auf, war ganz wütend und sagte, jetzt ist aber genug von diesen Sachen, jetzt will ich mal das Mikrofon haben und jetzt will ich mal sagen, wie ich über diese Dinge denke. Das ist ja hier Pfingstlehre. Der Nächste sprang auf, jawohl, den hätte man gar nicht einladen dürfen. Und noch einer supportete ihn und dann wieder welche, pst, ruhig, wir wollen weitermachen. Also der Gottesdienst wurde auf einmal extrem lebendig. Ich hatte so einen kleinen Timotheus dabei. Der saß an der Seite und als dann der Tumult so losging, der sprang auf, um alles richtig mitzukriegen. Und sagte zu meiner Frau, boah, hier ist ja richtig was los. Richtig Stimmung im Saal. Ein Bibelvers. Und Menschen empören sich, als wenn ich den erfunden hätte. Ich habe einfach nur gesagt, was der Heilige Geist durch Paulus gesagt hat. Ich will, dass ihr alle in Sprachen redet. Ich meine, wer damit Probleme hat, kann das doch mit Gott ausdiskutieren. Warum muss man dazu den Gottesdienst sprengen? Aber das Wort Gottes hat offenbar gemacht, wie viel Empörung und wie viel Arroganz in manchen Herzen war. Wir wollen hier alles hören, aber nicht das Wort. Nicht die Wahrheit. Und vielleicht der ein oder andere wird im Laufe der nächsten Sessions auch an Punkte kommen, wo es zuckt. Halte ich für möglich. So wie ich die geistliche Atmosphäre hier einschätze, halte ich das für möglich, dass da der ein oder andere es nicht mehr aushält und fühlt sich misshandelt. Und hast du schon mal Katzen gesehen, wenn man die von hinten nach vorne streichelt? Ja? Die machen ein Gesicht, das ist sehr interessant. Also dieses Gesicht drückt erstmal aus, das passt mir jetzt überhaupt nicht, was du hier mit mir machst. Und zweitens, wenn du nicht aufhörst, springe ich dir ins Gesicht. Ja? So eine Mischung aus Widerwillen und oh, ich räche mich. Und vielleicht an der einen oder anderen Stelle, wo wir religiös gepolt sind, wo wir von Menschenweisheit nur so strotzen, wenn da das Wort kommt, magst du auch so fühlen wie die Katze, die von hinten nach vorne gestreichelt ist. Und mein Rat: Dreh dich um. Und dann ist es vom Kopf über den Rücken und dann schnurrst du behaglich. Wir müssen uns hingeben dem Wort. Wir müssen sagen, Herr, wenn es dein Wort ist, dann bitte nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und wir tun Buße über den Unwillen, wir tun Buße über den Widerstand, wir tun Buße über diese Empörung. An manchen Aussagen, die ich mache, hier heute Abend und morgen bestimmt weiter, kommt die Empörung hoch. Wie kann der so etwas sagen? Das ist unglaublich, das ist arrogant. Wenn du eine Sache mir zeigen kannst, die nicht dem Wort gemäß ist, die ich heute gesagt habe, werde ich vor allem Buße tun. Aber wenn ich das Wort gepredigt habe, dann musst du Buße tun. Hallo. Und was es fehlt und was es braucht, um neutestamentliche Gemeinde zu bauen, Menschen, die nicht mehr Menschen gefallen wollen, sondern die Gott gefallen wollen, die sagen, ich verkündige, was Gott gefällt. Und wenn der Saal leer ist, ist er leer, aber ich sage, was Gott sagen möchte. Das ist der Anfang von Gemeindebau. Aber das zu bringen, wonach ihn die Ohren jucken, bringt Fluch. Und davon habt ihr genug gehabt. Es ist Zeit, dass eine Phase des Segens kommt. Und die soll nicht kurz sein. Und die soll nicht wieder abreißen, sondern die soll in mehr Segen münden und in noch mehr Segen und in noch mehr Segen. Gott baut Gemeinde. Weil die Zeit ist kurz. Jesus kommt wieder. Und der antichristliche Geist nimmt so dramatisch zu. Und wenn wir heute nicht den kleinen Anfängen der Einschüchterung widerstehen und stark werden, was werden wir übermorgen tun? Wir haben Zeit, uns vorzubereiten. Wir haben Zeit, dass in uns etwas wächst, was vom Himmel kommt und was stärker ist als das, was in der Welt ist. Wir haben Zeit, aber wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Es ist so dringend und es spielt keine Rolle, ob es noch 10, ob es noch 20 Jahre dauert, bis Jesus wiederkommt, vielleicht sogar länger, das spielt keine Rolle. Die Zeit ist so dringend und so kostbar und so notwendig und wir müssen heute hören, was der Geist der Gemeinde sagt, heute. Morgen sagt etwas Neues, aber wenn wir von heute nicht genommen haben, was werden wir morgen tun? Gott will in der Bedrängnis, die auf uns zukommt, die Gemeinde stabil haben, dass sie gelernt hat, ihm zu vertrauen, dass sie dann, wenn die große Bedrängnis kommt, sie nicht um sich selber drehen, sondern sie einen Blick haben für die Verlorenen. Denn die Bibel sagt, in der Zeit der größten Bedrängnis, in einer Zeit, die so schlimm sein wird und so herausfordernd sein wird, wie sie niemals über diesen Planeten gekommen ist. In dieser Zeit, die Bibel, oder man sagt es auch, die große Trübsal, die große Bedrängnis, the big trouble. In dieser Zeit der Trübsal wird die größte Schar von Menschen errettet werden. Und das ist die Ernte. Das ist die Ernte. Das ist, was die Bibel sagt. Und heute geht es nicht darum, oh, wir haben eine schöne Gemeinde und wir fühlen uns wohl. Es geht um etwas ganz anderes. Wir müssen in den Plan Gottes hineinkommen. Wir müssen vorbereitet werden. Wir müssen Qualitäten entwickeln in unserem Leben, in unserem Herzen. Freiheit von Menschenfurcht, Freiheit von Menschengefälligkeit, Kühnheit, gegen den Strom zu stehen und den Mut zu haben, nicht dieser Political Correctness sich zu beugen und zu stehen für die Wahrheit. Da ist jetzt schon eine Empörung in den Herzen von vielen gegen Gott und gegen den Anspruch, dass Gott die Wahrheit ist. Die Welt ist voll von dieser Empörung und das hat erst begonnen. Und da muss es Menschen geben, die glaubhaft und ohne Angst und ohne Furcht, was sie das kosten wird, die sagen, Jesus ist der einzige Weg zum Himmel. Niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Er ist nicht ein Weg, er ist der Weg. Dieses ist das Zentrum, das der antichristliche Geist auslöschen will. Und wenn es in unseren Herzen ausgelöscht wird, dass wir sagen, ganz still da unten glaube ich es noch, aber ich sag's jetzt nicht, weil es jetzt nicht weise ist, dann wird es kein Zeugnis der Wahrheit geben in dieser Stadt. Und wenn alle sich so verhalten, wird es im ganzen Land so sein. Und darum, das ist ein gewichtiger Grund. Die Zeit drängt, Gott hat einen Plan und es wird eine unbestechliche Gemeinde ohne Kompromisse geben in der Endzeit. Es wird eine solche Gemeinde, ich habe das Buch gelesen bis zu Ende. Die Braut hat sich bereitet. Halleluja. Und jeder Gläubige und jede Gemeinde steht jetzt vor der Herausforderung, werde ich Teil von dem sein? Und wenn ja, hat das eine Menge Konsequenzen. Und wenn nein, hat das auch eine Menge Konsequenzen. Jetzt ist die Zeit der Vorbereitung. Und je dringlicher wir das Herz Gottes oder das Anliegen Gottes sehen, umso mehr oder umso weniger Gelüste werden wir haben. Ja, aber ich möchte in meiner Gemeinde und ich will das sehen und mir geht es darum und hier ist mir das wichtig. Je mehr wir sehen, die Gemeinde gehört dem Herrn. Der Herr hat einen Plan. Der Herr will sie zum Segen setzen. Und ich brauche Gnade, um ihm nicht zu widerstehen, um ihn nicht zu verpassen. Je mehr wir das sehen, umso leiser werden wir werden mit dem, ja, aber ich möchte gerne sehen, dass wir bei uns das und das. Was du sehen möchtest, interessiert niemanden. Gott sagt, möchtet ihr das begehren, was ich euch anbiete? Das ist der Punkt. Und wenn wir alle ausgerichtet sind auf ihn und sagen, Herr, hier sind wir. Vergib uns unsere Anmaßung, vergib uns unseren Größenwahn, vergib uns unsere Besserwisserei, vergib uns unsere Anspruchshaltung und das wollten wir durchsetzen und das muss aber und das auf keinen Fall. Vergib uns all das, Herr. Wir gehören ja dir und es geht um dich, es geht überhaupt nicht um uns. Es geht um dich. Sei du oben, fühl du dich hier wohl und lehre du mich, all die Dinge zu sehen, die dich beleidigen in meinem Leben. Und dann gib mir Mut und Liebe, meinem Bruder auf dem gleichen Weg zu helfen. Das wäre doch ein gutes Gebet. Das wäre doch ein gutes Gebet. Gib mir geöffnete Augen zu sehen, was dich behindert, was dich kränkt, was dich beleidigt, was dich betrübt, was dich begrenzt. Schenk mir, dass ich nur noch eins will. Gib mir ein ungeteiltes Herz. Ich will nur eins, deinen Willen. Dich kennen, dich lieben, dir nahe sein, dir gehorchen. Das ist alles, was mich interessiert. Wenn 10 oder 100 oder 200 oder 5000 Leute diese Gesinnung haben, sind sie eins. Das ist die einzige Art, wie eine geistliche Einheit zustande kommt. Loslassen, nichts beanspruchen, nichts durchsetzen wollen, nichts haben wollen, auf nichts pochen wollen, aber wir haben schon früher immer loslassen. Und wir liegen alle vor dem Herrn und sagen, Herr, dein Wille, nicht mein Wille, dein Wille. Dann beginnt Christus in der Gemeinde zu herrschen. Erst dann beginnt er zu herrschen in der Gemeinde. Erst dann. Verstehen wir das? Es reicht nicht aus, am Sonntagmorgen zu zitieren, Herr, du hast gesagt, wo 2 oder 3. Schön und gut. Aber es heißt, wo wir in seinem Namen zusammen sind. Das heißt, für ihn, für seine Absichten, zu seiner Ehre, wo wir nichts beanspruchen. Nur die Tatsache, dass wir zum Gottesdienst zusammen sind, heißt noch lange nicht, dass er sich genötigt fühlt zu erscheinen. Noch lange nicht. Noch lange nicht. Er kommt, wo Zerbrochenheit da ist. Und Zerbrochenheit heißt nicht, dass wir depressiv werden. Zerbrochenheit heißt nicht, dass wir uns jetzt alle verabscheuen oder dass wir irgendwie alle irgendwie laut klammern und jagen, klagen und wir sind nichts und wir verdienen nichts, oh, ist alles so furchtbar. Nein, Zerbrochenheit bedeutet, Gott, ich erkenne an, da ist ein solches Potenzial in mir, so leicht dich zu kränken. So leicht, dich zu beleidigen, so leicht, dich zu übergehen, dich zu ignorieren. Bitte, gib mir ein Herz, das dich fürchtet. Das ist Zerbrochenheit. Und diese Zerbrochenheit kommt, wenn wir uns danach ausstrecken. Wenn wir erkennen, das ist die einzige Art und Weise, wie Gott beginnen kann zu herrschen. Gott wird niemals etwas tun mit meinem Herzen und auch nicht mit deinem Herzen, wo du nicht verstehst, das will er tun und wo du bejahst und sagst, das muss er tun. Ich will das haben. Gott wird das niemals tun, weil er unseren Willen nicht übergeht. Der Stolze, der in Anmaßung und Arroganz einhergeht und alles beurteilt und alles besser weiß, wird nicht eines Morgens aufwachen und denken, wow, was ist das jetzt? Jetzt bin ich so demütig geworden. Wo kommt das denn jetzt her? Das wird nicht passieren. Zuallererst müssen wir die Schönheit von Demut sehen. Das ist Punkt Nummer eins. Und morgen werde ich erklären, wie wir einen Jünger verhelfen, so schnell wie möglich, innerhalb von wenigen Wochen, in Berührungen, in Seherfahrungen, in Gemeinschaft mit Gott zu kommen. So viele Gemeinden bringen die Gläubigen in Berührung mit ihren Programmen. Aber nicht mit Christus, nicht mit einer Einheit, mit einer Erfahrung, mit einer Gemeinschaft, die man erleben kann, die etwas abwirft an Sättigung, an Geborgenheit, an Identität, an Freiheit, an Kraft. Ihr Lieben, wir können den Neubekehrten nichts geben, aber wir können ihnen sagen, so könnt ihr euch Gott hingeben, so könnt ihr ihn erleben, so könnt ihr euch ausstrecken, tastend suchen, um ihn zu berühren, ihn spüren. So könnt ihr in Gemeinschaft mit ihm kommen. Und dann fließt das Leben aus Gott und dann werdet ihr ernährt von Gott. Nicht von der Aussicht, einen Posten zu bekommen in der Gemeinde. Hallo. Hallo. Wenn unsere Minderwertigkeit uns dazu drängt, Ansehen und Verantwortung an uns zu ziehen, werden wir ein Anlass werden zum Streit in der Gemeinde. Aufgaben, Verantwortung, Posten, Dienste sind niemals dazu da, das Loch in unserem Herzen zu füllen, niemals. Das Loch muss zuvor der Herz füllen. Und darum ist die Reihenfolge Jüngerschaft, Mitarbeiterschaft, Leiterschaft. Hier werden wir nur den Anfang von Jüngerschaft besprechen können. Damit beginnt neutestamentliche Gemeinde. Wer kein Jünger geworden ist, kann kein Mitarbeiter werden. Wer kein Mitarbeiter geworden ist, kann niemals in echte geistliche Leiterschaft kommen. Egal, was für ein Papier er dir vorhält. Egal, worauf er pocht, egal, was seine Bibelkenntnis ist. Es geht nicht um Bibelkenntnis, sondern es geht um Hingabe und Willigkeit, Gott Gott sein zu lassen. Das ist, worum es Gott geht. Das ist der Anfang. Und viele müssen jetzt entdecken, ja, dann sind wir kurz vor dem Anfang. Wunderbar. Was für eine gute Erkenntnis. Ja, dann war ja alles verkehrt. Komm, was war, war, jetzt geht's nach vorne. Gehen wir jetzt in was Neues oder wiederholen wir das Alte mit ein bisschen anderer Farbe dran oder andere Tapete? Gehen wir in das Echte hinein, in das wirkliche Leben im Neuen Testament, apostolisch, neutestamentliches Christsein? Gehen wir in das hinein, in neutestamentliche Gemeinde, wo wir zunehmend die Hoffnung haben, Gott wird kommen. Egal, wie das jetzt aussieht, Gott wird kommen. Oder sagen wir, ach komm, die Gefahr, dass wir umsonst bauen, dass der Herr gar nicht mitbaut, die gibt es nicht wirklich. Das ist nur Bangemache vom Prediger. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten wir vergebens. Da können wir Tag und Nacht arbeiten. Aber es wird niemals das Haus des Herrn werden. Niemals. Niemals. Und das ist, worum es geht. Wenn wir morgen über Jüngerschaft sprechen, dann schau dich um, schau zurück und sag, ja, meine Güte, all die vielen Gemeinden, die versuchen, ohne Jüngerschaft überhaupt vorwärts zu kommen, die mühen sich alle umsonst ab. Wie ist es möglich, dass ein Großteil der Gemeinden dieses Buch anerkennt als das Buch vom Herrn und sie nehmen dieses Element von Jüngerschaft raus und haben eine unverbindliche Gemeinde, wo es keine Verantwortung und keine Rechenschaft und keine Disziplin gibt? Und doch berufen wir Sonntag für Sonntag auf dieses Buch. Wir sind schon interessante Wesen. Morgen werde ich zeigen, Das Erste, was die Apostel getan haben, wenn Menschen sich bekehrt haben, sie machten sie zu Jüngern. Das heißt, Gläubige sind nicht automatisch Jünger, denn es heißt, sie machten die Gläubigen zu Jüngern. Die waren schon gläubig und dann wurden sie zu Jüngern gemacht. Nicht jeder Gläubige ist ein Jünger. Jeder Jünger ist ein Gläubiger, ja. Aber nicht jeder Gläubige ist ein Jünger, nein. Und Jesus hat nicht gesagt, mach zu Gottesdienstbesuchern. Mach zu fleißigen Mitarbeitern, die das Programm am Laufen halten. Einmal kam ich in eine neue Gemeinde durch bestimmte Umstände, die ich jetzt hier nicht, das führt zu weit, das zu erklären. Also jedenfalls wurden wir überwiesen, du weißt es ja, mit Überweisung, ja, so wie beim Doktor, von einem zum anderen wirst du überwiesen. So, dann war ich in der neuen Gemeinde, den ersten Sonntag, wo ich in der neuen Gemeinde war, wo ich überwiesen wurde. Einer von der Leiterschaft kommt, Bruder, kannst du singen? Weil gerade der zweite Tenor gestorben war im Männerchor. Das ist diese Denkweise. Wir haben einen Apparat und der muss laufen. Und die Leute setzen wir da rein, damit die Rädchen sich drehen und damit das Programm läuft und damit die Sache irgendwie vorwärts geht. Weil das Programm muss laufen. So, da geht es nicht darum, Bruder, wie schön, dass du da bist. Was können wir tun, um dir zur Reife in Christus zu verhelfen? Wie können wir für dich beten? Was brauchst du? Wie können wir dir dienen? Wie können wir dir helfen? Komm, lass uns Kaffee trinken. Wir wollen herausfinden, wo du stehst, damit wir dann als Älteste beten und wissen, was die nächsten Schritte sind, die Gott für dich hat. Nein, ich muss in ihr Programm passen. Weil da gerade einer einen Platz frei gemacht hat. Bruder, kannst du singen? Diese kleine Szene zeigt, was für ein Verständnis von Gemeinde oft da ist. Wir haben ein Programm und die Leute interessieren nur so viel, als dass sie in das Programm reinpassen und das Programm läuft weiter. Das ist nicht Gemeinde. Gemeinde ist, da sind Menschen, die interessieren sich für dich, die beten für dich, die finden heraus, wo du hängst und die helfen dir, dass du losgeschnitten wirst von allem, was dich hält und bindet. Sei das Ängste, sei das Minderwertigkeit, sei das irgendetwas. Und sie wollen, dass du wächst, dass du in deine Berufung hineinkommst. Weil Gott hat einen Plan für jeden. Und die Gemeinde ist dazu da, dass du den Plan Gottes findest, nicht du den Plan der Gemeindeleitung erfüllst. Hallo. Das heißt nicht, dass wahre Älteste nicht einen Plan von Gott bekommen, was Gott tun will. Aber das ist ein Riesenunterschied. Sie empfangen etwas von Gott. Und es wird niemals dazu führen, dass Menschen da als Mittel zum Zweck eingebaut werden, wie so ein fehlendes Schräubchen. Sondern der Plan Gottes beinhaltet immer auch die Reife und die Freisetzung der Mitglieder. Immer. Und vor Freiheit kommt keine wirkliche Mitarbeiterschaft. Und keine Fähigkeit zu tragen, keine Fähigkeit zu leiten, was identisch ist mit zunehmender Fähigkeit zu leiden. Wer leiten will, muss leiden. Wer leiten will, muss leiden. Leiterschaft leidet mehr als der Rest. Amen. So, wenn wir nicht einen Jünger trainieren, nicht mehr nach dem zu gehen, was ihm Spaß macht, wer will bereit sein zu leiden? Alle sind schon überfordert und alle sind schon gestresst und alle haben schon genug am Hacken und nee, mach das mal jemand anders. Hallo. Treffer, ne? Das war jetzt für die Insider, also die von außen. Lasst uns Gott eine Antwort geben. Lasst uns danach rufen, dass wir Herzen bekommen, die loslassen. Geh nach Hause. Philipper 2 ist das Kapitel. Philipper 2, eine Gemeinde, die nicht auf Philipper 2 sich gründet und baut, wird nie eine neutestamentliche Gemeinde werden. Weil Philipper 2 ist die Gesinnung Christi. Und Paulus sagt, die Gesinnung, die in Christus war, die sollen uns sein. Alles andere funktioniert nicht. Philipper 2. Und es wird denen gegeben, die die Schönheit davon sehen und die es begehren. Wenn du die Schönheit von etwas nicht siehst, wenn du die Schönheit der Hingabe Christi an den Vater nicht siehst und sie nicht wertschätzt, wirst du sie niemals begehren. Und wenn du sie nicht begehrst, wirst du sie niemals bekommen. Wenigstens das aufzuschreiben, ich bitte dich. Ich sage es noch einmal. Wenn wir die Schönheit der Hingabe Christi nicht sehen, die Hingabe an den Vater, ja, die Bereitschaft, den Vater zu ehren, auch wenn es mir wehtut, auch wenn es mir Nachteile bringt, auch wenn es mir Ablehnung bringt, auch wenn es Verfolgung und Schmerzen und sogar den Tod bringt. Das war die Gesinnung Christi. Es geht nicht darum, ist es schön, ist es angenehm, macht das Spaß, ist es gut. Es geht darum, ehrt es den Vater. Das war die Gesinnung Christi. Und wenn der Heilige Geist dir die Augen auftun kann und du sehen kannst, was für eine Schönheit der Liebe das ist, dann wirst du diese Art von Hingabe schätzen. Was du nicht wertschätzt, wir sind nun einmal so gebaut, was du nicht wertschätzt, wirst du nicht suchen. Du wirst dich nicht danach ausstrecken. Du wirst nicht sagen, was immer es kostet, das muss in mein Leben. Das muss in mein Leben hinein, egal was es bedeutet. Wenn du es nicht wertschätzt, wirst du dem nicht hinterherlaufen. Und was wir nicht begehren, kann der Heilige Geist in uns nicht wirken. Weil er kommt nicht zu dem Stolz und sagt, komm, dein Willen, den tun wir mal beiseite. Der Plan Gottes ist Demut, Schweigstille, komm, ich will nichts hören, geh an die Seite und ich bringe dir jetzt Demut bei. Das wird niemals passieren, niemals. Und Demut ist der Schlüssel für neutestamentliche Gemeinde. Gott widersteht dem Stolzen. Ob es ein stolzer Prediger ist, ein stolzer Hauskreisleiter, ein stolzer Lobpreisleiter, ein stolzer Evangelist, der kann alles richtig machen, wenn das Herz eine Haltung von Stolz und von Arroganz hat. Gott widersteht ihm. Glaub's mir. Gott widersteht dem Stolzen. Aber dem Demütigen gibt er Gnade. Halleluja. Und was ist Gnade? Als göttliche Kraft, göttliche Befähigung. Ausgestattet sein mit himmlischen Kräften und Fähigkeiten. Dass wir den Willen Gottes tun können, das ist Gnade. Und wie kann eine Gemeinde, eine neutestamentliche Gemeinde werden ohne Gnade? No way. Völlig unmöglich. Also, wir brauchen Gnade. Wenn wir Gnade brauchen, dann müssen wir uns demütigen. Wir sagen, Gott, hilf mir, ein williges Herz zu haben. Hilf mir, zu begehren, was du wertschätzt. Hilf mir, zu begehren. Damit beginnt Gemeinde. Wo dieses Gebet in den Herzen nicht Alltag ist, ich sage nicht, dass es jetzt unbedingt irgendwie sklavisch irgendwie jeden Tag plappern muss, aber das ist deine Haltung und das ist, was du viele Male betest und danach streckst du dich aus und sagst, ich habe mich entschieden, das ist Nummer eins, das ist das Wichtigste, das ist, was Gott von mir will und das ist der Weg, wie er mich beschenkt. Wenn wir das haben, gibt Gott uns Gnade und er baut deine Gemeinde. Wir arbeiten nicht vergebens, sondern er baut seine Gemeinde. Wir arbeiten, aber er baut mit. Und wir bauen nicht unser Ding, wir bauen sein Haus zu seiner Ehre. Halleluja. Und glaub mir, wenn du da sitzt und findest das flach und banal und allgemein und platt, was ich heute Abend gesagt habe, dann musst du noch viel mehr schreien zum Herrn. Weil dein geistliches Geschmacksempfinden ist massiv gestört. Massiv gestört. Gott begehrt nicht so sehr, als dass wir uns ausstrecken nach der Gesinnung Christi. Das ist die Demut. Jesus sagt, lernt von mir, denn ich bin demütig. Sagt nicht, lernt zu evangelisieren, lernt zu prophezeien, lernt zu heilen, lernt zu predigen. Lernt Demut und Sanftmut. Lass uns mit Gott übereinstimmen. Wie können zwei miteinander gehen? Sie seien denn einig zuvor. Vater, wir schauen auf zu dir. Du begegnest uns, du redest. Du deckst nicht nur Dinge auf, du sprichst nicht nur Dinge an, sondern du zeigst den Weg. Danke, dass du nicht verdammst. Danke, dass du nicht ein fingerzeigender, verdammender Gott bist, aber ein erziehender und prägender und nach vorne führender Gott. Danke, dass deine Arme immer noch ausgestreckt sind für diese Gemeinde. Danke, dass du deine Stimme erschallen lässt. Danke für dein klares Reden in dem letzten Gebetsabend. Danke, dass du so klar geredet hast. Du willst helfen, du willst zurechtbringen, du willst erneuern. Aber zu deinen Bedingungen. Und die heißt Umkehr. Umkehr. Und deine Sichtweise übernehmen. Und Vater, ich bete, dass du ein tiefes Werk an unseren Herzen tust, dass wir die Schönheit deines Sohnes sehen und dass wir beschämt werden über dieses viele Festhalten und Recht haben und kämpfen und oder sich vornehm zurücklehnen und nichts machen wollen oder all die verschiedenen falschen Haltungen. Vater, du siehst es alles. Und du willst Gnade schenken, wie wir da rauskommen und klar werden und gerade werden und echt werden, wie das Spiel aufhört, das fromme Spiel, und wie Echtheit kommt und ein neuer Hunger nach dir, womit alles beginnt. Vater, ich bete, dass dein Heiliger Geist den Schleier wegnimmt, dass das Licht scheint, dass wir sehen, dass wir hören, dass wir verstehen, was du willst, dass wir verstehen, was dein Wille ist, dass wir nicht stumpfe, taube, unberührbare Herzen haben. Sende deinen Geist und ich segne jeden, der gekommen ist, als Gast oder als Teil dieser Gemeinde. Ich segne jeden mit neuen Dimensionen des Lichtes, neuen Dimensionen deiner Heiligkeit, deiner Schönheit, deiner Herrlichkeit, deiner Klarheit, deines Lichtes, deiner Überführung und deiner Ermutigung. Füll du die Herzen, berühre du die Herzen, triff du die Herzen da, wo das nötig ist. Gib unruhige Nächte. Hol du hervor und betone, was du früher schon geredet hast. Weck du auf, was schläft. Und lass uns deinen Sohn sehen in Herrlichkeit, in Pracht, in Majestät auf dem Thron, der alles getan hat und der jetzt diesen Strom der Gnade, diesen Strom der Liebe und der Freundlichkeit und der Warnung fließen lässt in diese Gemeinde. Ich danke dir dafür, mein Gott. Ich danke dir. Halleluja. Halleluja. Oh, ich möchte dich so bitten, dass du innerlich, wenn ich, was ich viele Male tun werde, nach Botschaften bete, eigne dir diese Gebete an, bete diese Gebete, stimme überein, reagiere. Sag Gott, das brauche ich, das will ich. Das ist, was dein Wort sagt. Das fühlt sich nicht schön an für mein Fleisch, aber das ist eine Lüge. Es sind kostbare Schätze und ich sage ja und ich will es haben. Gib mir ein begehrendes Herz, gib mir ein brennendes Verlangen nach dir und nach deinem Wesen, nach deiner Weisheit. Lass mich deine Weisheit sehen und lass mich Menschen Weisheit durchschauen, als hohl und von dieser Welt und vergänglich und ohne Verheißung. Lass mich sehen, was ich sehen muss. Und dann hilf mir, meinen Brüdern und Schwestern zu helfen, dass sie sehen. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Wir wollen dich sehen, oh Gott. Gib uns ein Zittern vor deinem Wort. Gib dieser Gemeinde statt einer jovialen Überheblichkeit und Coolheit und alles wissen und analysieren und abschätzen und beurteilen, die Gnade, vor deinem Wort zu zittern. Schenke dieser Gemeinde die Gnade, vor deinem Wort zu zittern, weil du sagst, auf den wirst du blicken, der zittert vor meinem Wort. Der zittert vor meinem Wort, auf den wirst du blicken. Und du willst mit gewaltigem Licht, mit gewaltiger Strahlkraft, mit gewaltiger Freude dich offenbaren dieser Gemeinde und sie rauslieben aus den Menschenweisheiten und Systemen dieser Welt. Danke für Gnade. Danke für Gnade. Halleluja. Halleluja. Und bereite uns vor, für morgen tiefer zu gehen und zu verstehen. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Ich habe 3 Minuten überzogen.